Kundgabe 3173. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1944. Lieblosigkeit, Zerstörung der Schöpfung. Eruption. Aus einer Welt des Hasses kann keine Liebe geboren werden. Und darum werden die Menschen immer feindselig gegeneinander vorgehen und so ihren eigenen Untergang beschleunigen. Denn Lieblosigkeit bedeutet das Ende dessen, was Gott geschaffen hat. Lieblosigkeit begünstigt die Zerstörung in jeder Weise. Sie ist die Triebkraft des Vernichtungswillens, und da Gott dem menschlichen Willen die Freiheit gegeben hat, ihn auszuführen, und er von unten her dazu Kraft empfängt, so tobt sich der Mensch aus in erschreckender Weise. Und es muss dies den beschleunigten Untergang zur Folge haben. Eine Welt des Hasses und der Lieblosigkeit ist in äußerster Gottferne und kann seine Kraft nicht mehr empfangen, der sie selbst sich verschließt. So nach kann es kein Bestehen mehr für diese Welt geben. Und somit ist die geistige Begründung eines Unterganges der alten Erde gegeben. Und unzählige Geistwesen treten im Auftrag Gottes in Aktion und bringen eine gewaltige Eruption zustande. Denn es wollen diese Geistwesen ihren alten Aufenthaltsort verlassen. Sie lechzen nach Befreiung, um nun ihrerseits den Erdengang der Aufwärtsentwicklung zu beginnen in verschiedenster Form. Irdisch bedeutet es Erschütterung der Erde in ihrem Kern und eine totale Umänderung der Außenform. Vergehen alter Schöpfungen und Entstehen völlig neuer Formen, die dem noch unreifen Geistigen Aufenthalt gewähren. Es bedeutet ferner das Ende unzähliger Menschen und jeglicher lebenden Kreatur. Es bedeutet eine Zerstörung der Schöpfungswerke durch göttlichen Willen, weil Gott in neuen Schöpfungswerken wieder dem Geistigen Gelegenheit geben will, sich ihm zu nähern, die übergroße Entfernung zu verringern und sich zu wandeln, zuerst im Gebundenen und zuletzt im freien Willen. Hass und Lieblosigkeit zerstören, die Liebe Gottes aber richtet wieder auf. Es soll nichts verloren gehen, und was durch verkehrten Willen sich unempfänglich macht für die Kraft, die es erhält, das vergeht und muss in anderer Form so lange verweilen, bis sein Wille sich gewandelt hat und es die Kraft aus Gott begehrt. Denn ohne diese kann kein Wesen zur Höhe gelangen. Ohne diese kann kein Wesen selig werden, weil die Kraft aus Gott erst das Leben gibt und Leben erst das Endziel eines jeden Wesens ist. Amen.